WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist die letzte Woche vor unserer Sommerpause und ich bitte euch heute auch nochmal um Entschuldigung wegen meiner etwas angeschlagenen Stimme. Aber ich hoffe, dass das einigermaßen gut funktioniert jetzt in dieser Stunde. Wir starten wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Klaus und Klaus ist 47. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen. Hallo. Weswegen rufst du an, Klaus? Ich rufe an, weil ich im Moment sehr viele Schwierigkeiten habe. Mhm. Wegen, ich sag jetzt mal, wegen der Hager Polizei und Flucht und sowas. Polizei, Flucht und sowas? Das heißt, du bist irgendwo ausgebrochen? Nein, ich bin nicht ausgebrochen. Ich bin verurteilt worden wegen der Geldstrafe. Ja. Wegen Beleidigung. Ja. Zu 50 Tagessätzen, 20 Euro. Ja. Kurze Zwischenfrage, du hast jemanden heftig beleidigt. Was heißt heftig beleidigt? Angeblich hätte ich gesagt, zum Beamten Bullenschwein. Ja? Mhm. Und ohne Verhandlung bin ich dann verurteilt worden zu 1000 Euro Geldstrafe. Ja. Aber der springende Punkt ist ja, ich habe es ja nicht gemacht. Wer sagt das denn, dass du das gemacht hast? Und in welchem Zusammenhang? Ja, der Polizist hat das gesagt, ja. Hat der Polizist denn Zeugen? Ja, der hat seine Polizisten da als Zeugen. Ja. War das, und das war beim Fußballspiel, mhm, muss ich dabei sagen, ja. Mhm. So, und ich sag mal... Was war das denn für eine Situation, in der du das angeblich gesagt haben sollst? In der Situation, die hat sich folgendermaßen abgespielt. Und zwar sind wir mit mehreren Leuten zum Fußballspiel. Mhm. Und bei uns am Stadion sind so drei Eingänge. Mhm. Am ersten Eingang wurden wir kontrolliert, Ausweise und so, ja. Mhm. Wir haben uns kontrolliert und war alles in Ordnung. Ja. Aber ich sag jetzt mal, 500 Meter weiter ist der nächste Wagen rausgefahren und hat uns dann aus einer Menge von ungefähr 300 Leuten rausgesucht und haben gesagt, wir hätten das und das gesagt. Wir hätten Bullenschweine gerufen und, und. Mhm. Und das aus einer Menge von 300 Leuten. Ich habe da auch Widerspruch gegen eingelegt, aber der wurde ja abgeschmettert. Ja, aber dann hattest du doch auch Zeugen, dass du das nicht gesagt hast. Ja, klar, habe ich auch Zeugen gehabt. Ja. Ja, aber es ist ja auch keine Verhandlung gewesen, nix. Es kam ja einfach nur diesen Beschluss. Mhm. Das weiß ich nicht. Von 1000 Euro. Ich weiß das juristisch nicht, wie man sich da verhält. Hast du dich immer beraten lassen von einem Anwalt? Ja, ich habe mich beraten lassen, habe ja auch Widerspruch eingelegt. Ja. Und, aber der Widerspruch wurde ja abgelehnt. Mhm. Und dann kann man auch nach Auskunft deines Anwaltes nichts weiter tun? Ich kann im Moment einfach nichts weiter tun, als wie die Strafe abzusitzen. Genau, jetzt erzähl mal weiter. Also 1000 Euro, ja, sind es, oder du sitzt die Strafe ab. Oder ich sitze 50 Tage ab, ja. 50 Tage ab. Und im, ja, Moment, die Situation im Moment ist, dass das alles in der Schwebe ist? Oder ja, wie? Das ist nicht in der Schwebe. Das ist, ich sag mal so, ein Stellungsbefehl habe ich ja schon erhalten. Ne? Den was? Ein Stellungsbefehl. Stellungsbefehl, so nennt man das. Ja, okay. Ja. So, und ich habe auch bei der Staatsanwaltschaft angerufen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht bezahlen. Woher soll ich das auch bezahlen? Mhm. Ja. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als 50 Tage in den Knast zu gehen. In dem Sinne, ja. In dem Sinne, ja, aber das willst du nicht. Nee, das will ich nicht. Ist ja klar, dass ich das nicht will. Ich gehe ja nicht in den Knast, wo früher ich nichts getan habe. Ja, gut, wer will schon in den Knast gehen? Aber bleibt dir denn nichts anderes letztendlich übrig, als das zu machen? Um nicht in noch größere Schwierigkeiten zu gelangen? Ja, schon. Aber ich habe ja nicht nur diese Sache. Das ist ja auch die Sache, ich habe ja vom Amt Bescheid bekommen, dass ich angeblich umgezogen bin. Die bezahlen jetzt meine Wohnung und das nicht schon 3 Monate nicht, ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Naja, nur das hängt ja alles damit zusammen. Deswegen, ich kann im Moment nicht ins Gefängnis gehen, ne? Bis dann alles geklärt ist. Wegen deiner Wohnung jetzt, oder was? Ja, das ist ja, wenn ich jetzt ins Gefängnis gehe, das werden die meisten. Dann verliere ich meine Wohnung und stehe ohne alles da. Ich glaube, dass dem Gesetz das ziemlich egal ist. Ja, klar. Mhm. Ist mir schon klar. Ja, was heißt das jetzt im Klartext? Du gehst einfach nicht, oder wie? Nee, ich gehe einfach nicht und ich werde mich auf jeden Fall stellen, so ist das nicht. Ja, für wann hast du denn diesen nennt man das wirklich so, wenn man in den Knast muss, Stellungsbefehl? Mhm. Okay, für wann hast du den denn? Wann sollst du da sein im Knast? Ich sollte schon da gewesen sein. Oh. Wann? Vorige Woche? Vor 2 Wochen? Letzten Monat. Letzten Monat schon? Ja. So, und die reagieren nicht auf dich? Ja, die reagieren nicht. Die waren mal bei mir zu Hause, aber die haben mir nur einen Brief reingeschmissen. Aber ich vermute mal, dass du dich da in sehr große Schwierigkeiten begibst, je länger du wartest. Ja, ich weiß. Hast du denn jetzt im Moment auch noch einen Rechtsbeistand? Ich habe noch einen Rechtsanwalt, ja klar. Hab ich noch was sagt, der muss dir doch, das ist doch ein Fachmann, der muss dir doch Rat geben, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Der wird doch nicht sagen, der hat mir gesagt, ich kann nur eins machen, ich kann im Knast gehen, also vielmehr ins Gefängnis gehen. Gut, ja, soweit waren wir schon mal. Nach dem Gefängnis kann ich dann eine Wiederaufnahme beantragen. Okay, also der Rechtsanwalt sagt dir ganz klar, geh in das Gefängnis, es gibt keinen anderen Weg, das sagt er dir. Ja. Sagt der dir auch, es geht nur, entweder bezahle ich. Okay, verstanden. Ja? Sagt der dir auch, was passiert, wenn du jetzt dich nicht dort meldest und eben nicht in den Knast gehst? Ja, dass sie mich irgendwann mal holen kommen, ist klar. Und es dann noch viel schlimmer wird? Nein, viel schlimmer wird es ja nicht. Sagt dann nur, die holen mich und ich werde die 50 Tage absitzen. Wer weiß, vielleicht wird es wirklich noch schlimmer, weil du dich verweigert hast, ja schon seit vier Wochen. Eine Flucht steht jedem zu. Mensch, Klaus. Ich weiß ja nicht, ich kann es ja nicht beurteilen, ob das jetzt so recht oder unrecht ist. Aber so wie mir das scheint und was der Anwalt dir auch gesagt hat, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als das zu tun. Dann tu es. Aber ich kann ja. Du hättest ja jetzt, du hast ja schon einen Monat vertrödelt. Hoffen wir mal, dass du deshalb nicht noch in große Schwierigkeiten kommst. Hast du denn diesen Monat wenigstens genutzt, deine Dinge zu regeln, um die es da angeblich geht? Ja, da bin ich ja dabei. Es zieht sich halt in die Länge. Ja, ich wäre ja schon längst da. Wann ist denn alles geregelt? Ich nehme an, so August. Ja, aber du kannst verstehen, dass sich natürlich keine Staatsanwaltschaft oder kein Staat sich danach richten kann, wie derjenige, der verurteilt ist, nun mal gerade seine Dinge geregelt hat. Auch wenn du dich zu Unrecht verurteilt fühlst, da kann ich gar nichts zu sagen. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Aber du musst dich jetzt an die Regeln halten, um einfach noch mehr Schaden von dir abzuwenden. Ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich auch wieder Paragraphen, wenn man dann nicht rechtzeitig erscheint und sich entzieht, dann kriegst du noch wieder ein neues Verfahren, kriegst vielleicht noch 50 Tage drauf, ich weiß es nicht was. Mach es, es muss eine Möglichkeit geben, dass deine Dinge irgendwie und irgendjemand anders regelt und du erstmal deine 50 Tage da absitzt. Ich appelliere jetzt wirklich an... Das gibt es aber nicht, das ist ja gerade der springende Punkt. Ja, irgendwie wird es sich regeln, wenn du weg bist, bist du weg. Klaus, ich will das ja gar nicht kleinreden in deine Schwierigkeiten, aber ich will einfach appellieren, dass du in noch größere Schwierigkeiten kommst, wenn du das jetzt so schleifen lässt. So kann man ja auch nicht mit einem Urteil, oder letztendlich ist es ja gar kein richtiges Urteil, aber damit kann man ja so nicht umgehen. Dann käme das Land in Teufelsküche, wenn jeder so nach seinem Gutdünken sagt, ich muss erst das noch regeln, ich muss erst noch die Wohnung tapezieren und dann komme ich mal. Ich weiß, bei dir ist es ernster. Ich will es jetzt nicht kleinreden, wirklich nicht. Bei mir ist es sehr ernst. Ne? Und das ist, das ist der springende Punkt. Ne? Klaus, ich glaube es dir. Das wäre ja alles gar kein Problem gewesen. Ja, Klaus. Es wäre ja alles gar kein Problem gewesen. Wenn die AGE nicht das Geld gesperrt hätte, der hätte statt auf Raten abzahlen können. Ne? Ja. Dann wäre ja alles nicht das Thema gewesen. Das können wir hier im Detail jetzt nicht erklären oder ergründen. Ja? Ich kann dir nur als außenstehender Mensch sagen, wenn das jetzt so ist, dass du 50 Tage in den Knast musst, dann musst du es machen und du musst es so schnell wie möglich machen. Ich versuche es irgendwie hinzudrehen. Wir können dich jetzt gerne mal anrufen, vielleicht haben wir von unserer Seite aus noch mal ein paar Tipps für dich. Aber die große Linie muss sein, so schnell wie möglich melde dich und tritt die Strafe an und sitzt die Tage ab. Mehr kann ich dir von meiner Seite aus nicht sagen. Ich sag's dir wirklich in deinem Sinn, damit du es nicht noch schwerer hast hinterher. Weißt du? Gut, ja, ist ja schon klar. Ist mir schon klar. Ja, jetzt pass auf, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns nochmal und wir gucken mal, ob wir dir vielleicht da noch ein bisschen helfen können und mit. Okay. Ja, so machen wir es. So, dann bedanke ich mich herzlich. Sehr gerne, Klaus. Hoffentlich geht alles doch einigermaßen gut über die Bühne. Alles Gute wünsche ich. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50. Ich sag's jetzt schon mal, damit ich es nachher nicht vergesse. Morgen sind wir 15 Minuten später im Fernsehen. Also die Sendung beginnt morgen um 1.15 Uhr. Hier ist Michaela. Michaela ist 39. Guten Morgen, Michaela. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Michaela. Erstmal zu meinem Vorgänger. Ich will nur Mut machen. Das kann man alles regeln. Und vor Gesetz und auf hoher See, da ist man immer alleine. Ja. Also ich war selber auch schon mal vor Gericht und bin verurteilt worden, obwohl ich etwas nicht getan habe. Mhm. Und wie gesagt, es gibt immer Hilfsstellen und zur Not zur Bewährungshilfe, auch wenn man, also da hat man immer offene Türen und man kann das regeln. Genau, darum bemühen wir uns jetzt im Hintergrund, dass wir ihm da ein bisschen helfen können. Nur er darf nicht einfach weglaufen, das geht nicht. Nein, aber ich wollte ihm nur Mut machen, es gibt auch für seinen Fall noch Hilfe. Genau. Ja? Sag mir vielleicht mit einem Satz nur, weswegen bist du angeblich damals, oder was hast du angeblich getan, für was du verurteilt wurdest? Uneidliche Falschaussage. Oh. Ich habe aber die Wahrheit gesagt und der Staatsanwalt hat gesagt, das wäre hanebüchen, das glaube ich Ihnen nicht. Mhm. Und wer er mir das nicht geglaubt hat, ja, dann ist man verurteilt. Und zu was bist du verurteilt worden? 6 Monate Hauptbewährung. Oh. Und ist das wieder gut gemacht worden im Nachhinein? Nein. Weil das kann man dann nicht wieder einklagen. Da kann man keine Wiederaufnahmen machen. Das geht nicht. Ach so. Weil das die Staatsanwaltschaft ja... Das ist schon schlimm, wenn man unschuldig verurteilt wird. Ja, zumal ich nichts mit dem Fall zu tun hatte und ich gut matchen gegen eine Aussage gemacht habe. Mhm. Und hinterher war ich der dumme Gelackmeierte. Ne? Es gibt ja auch genügend Fälle, wo Menschen jahrelang unschuldig im Knast sitzen. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist absolut der Wahnsinn. Aber du hast wegen eines anderen Themas angerufen. Ich habe angerufen. Ja. Und zwar wollte ich, ich bin verheiratet, mein Mann ist schwer krank. Ja. Wir haben keine Sexualität mehr. Was hat dein Mann für eine... Mein Mann hatte einen schweren Herzinfarkt, hat Bypässe bekommen, hat Morbus Bechterew, hat Zuckerkrankheit, hat ganz, ganz viele Sachen. Also schwerst erkrankt. Ja, ist auch berentet, ist erst 41 Jahre berentet, voll Erwerbsminderungsberentet ist er. Wie lange ist er denn schon so schwer krank? 3 Jahre. 3 Jahre. Und seitdem ist das auch mit dem Sex? Genau. Mhm. Und er hat auch kein Verlangen, kein Gespür. Mhm. Und wenn, dann klappt es auch körperlich nicht und ja, alles nicht. Mhm. So, aber ich habe sexuelle Fantasien. Mhm. So, und ich möchte eigentlich mal wieder richtig guten Sex haben. Mhm. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an meine erste Jugendliebe, da war der Sex fantastisch. Und eigentlich würde ich schon bald da anklopfen und sagen, hallo, ne, hättest du nicht Lust? Bei der Jugendliebe? Ja, zum Beispiel. So geht das so einfach? Nein, das geht natürlich nicht. Nein. Aber das wäre so, ne, sowas völlig Unverbindliches. Also nicht auch in eine Form reinzukommen, ich bin die Geliebte von, sondern so völlig unverbindlich. Ich weiß es nicht. Du möchtest einfach unverbindlichen Sex haben. Ja, aber du möchtest du möchtest dich nicht neu verlieben oder du suchst keinen anderen Partner. Das möchte ich nicht, aber so ein bisschen große Sympathie sollte schon da sein. Ja. Und ich möchte auch nicht bei jedem Gelüsten wechseln und mir einen anderen aus der Disco mit abschleppen. Also du möchtest so einen Dauerklient haben, den du anrufen kannst. Ja, genau. Sag mir doch mal zu eurer Ehe, war das bevor er krank wurde, also vor 3 Jahren, lief das bis dahin gut? Es lief alles gut, sexuell, aber nicht der Brüller. Nie mit ihm? Nee, das war nie so der Hit. Nee. Ah. Wie lange seid ihr verheiratet? 3 Jahre und 10 Jahre zusammen. Ach so. Also 10 Jahre zusammen. Dann und es käme für mich auch nicht in Frage, ihn zu verlassen, oder ich möchte ihm auch nicht wehtun. Und für ihn ist das Thema Fremdgehen auf keinen Fall. Und wir halten in guten und in schlechten Zeiten zusammen. Mhm. Und das ist halt eben so. Und sonst, ja, das verstehe ich auch. Weiß er denn von deinen Sehnsüchten? Er weiß es, aber er sagt dann ja auch, ja, wir waren auf einer Dildo-Party. Du kannst dir das doch aussuchen. Und, ne, aber das mag ja auch sein. Mhm. Oder dass wir mit Hilfsmitteln, ne? Mhm. Ich möchte aber einfach einen richtigen Mann. Ja, also du möchtest nicht, dass er so ein bisschen dir mit dem Dildo hilft, sondern dass du mit einem Mann richtig schlafen kannst. Richtig. Versuchst du dich denn so über die Zeit zu bringen durch Selbstbefriedigung? Ja. Das machst du schon. Ja, das mach ich schon, ja. Klar. Aber wie gesagt, und ich möchte ihn auch nicht verletzen, also ich möchte schon. Ich finde, also mein Wunsch wäre, das, wie gesagt, so einen Partner zu haben, der auch vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, völlig unverbindlich. Du hast das gerade so gesagt von deiner Jugendliebe. Weißt du denn, ob der in einer ähnlichen Situation ist? Ja, ich habe mal Kontakt zu ihm aufgenommen, aber das wurde von seinerseits nicht so erwidert. Ich hatte so freundschaftlichen Kontakt gesucht. Also, da stochern wir im Nebel, ob das überhaupt funktionieren würde. Aber die erste Frage ist ja mal, wie kriegst du das in deiner Ehe hin? Und wie vertrittst du das gegenüber deinem Mann? Sagst du es deinem Mann nicht? Nee, und das würde ich eben nicht tun, weil mit Krankheit und allem ist er schon sehr, sehr gebeutelt. Mhm. Andersrum ist für mich jetzt wieder offen und Ehrlichkeit das A und O. Mhm. Also ein Dilemma. Ist ein Dilemma. Mhm. Und andersrum, ich weiß auch nicht, wenn es so wäre, zu so einem Super-GAU kommt und ich hätte die Chance, ob ich es dann tun würde, das wüsste ich ja auch gar nicht von mir selber. Er hat von sich aus aber niemals so das Signal gesetzt, pass mal auf, Michaela, ich kann ja nicht mehr so, wenn du dir das irgendwo anders suchst, mir ist es egal. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja natürlich die optimale Lösung, wenn er das mal so gesagt hätte oder angedeutet hätte. Nee, das kommt für ihn auf gar keinen Fall in Frage. Mhm. Das ist in der Tat ein Dilemma. Ich kann dich verstehen vollkommen, dass du auch deine Sehnsüchte hast. Du bist eine Frau von 39 Jahren. Andererseits hast du deine moralischen Prinzipien, weil du deinen Mann auch nicht betrügen möchtest und nicht belügen möchtest. Da sitzt man in einer Zwickmühle. Ja, da sagst du was. Da sitzt man in der Tat in einer Zwickmühle. Und die Zwickmühle wird dadurch noch stärker, dass dein Mann dir kein Signal einer kleinen Freiheit gibt. Ja, erstmal das. Was natürlich sehr, sehr, sehr toll wäre, wenn er das machen würde. Aber er macht's nicht. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Kommt, weil er das Maß da auch nicht so hoch setzt. Weil das auch nicht ausschlaggebend, wir sind zusammen, weil der Sex so, sondern weil es auch eine wahnsinnige Freundschaft ist und verbindet viel. Mhm. Das steht für mich auch im Vordergrund. Ich bräuchte das auch jetzt nicht kontinuierlich. Es ist nur ab und zu mal so, ich sag mal, alle 5-6 Wochen, wo ich sage, Mensch, du hättest jetzt gerne mal einen richtigen, guten Sex und dann wäre auch wieder gut. Ist dein Mann denn so krank, dass man auch Angst um sein Leben haben muss? Oder dass er hohe Lebenszeit... Also momentan ist er stabil, aber unser Hausarzt sagt, das ist schon ein großes Risiko und sagt auch immer, Frau so und so, Sie müssen sich schon darauf einstellen, dass Sie irgendwann Witwe sind. Ich sage, ja, das ist mir schon klar. Ne? Also die Lebenserwartung ist nicht so sehr hoch. Und Ich möchte aber jetzt auch nicht... Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nein, ich wollte nur mal wissen, wie ernst das ist. Nein, so meinte ich das nicht. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass er sich nun auch nicht gerade aufregen sollte, indem man ihm die ganze Wahrheit präsentiert. Doch, das kann man schon. So ist es nicht. Wie gesagt, er kann nicht. Und er muss sich nach dem Frühstück, legt er sich wieder hin und dann hilft er mir ein bisschen bei der Hausarbeit, was er kann. Und wenn nicht, dann legt er sich wieder aufs Sofa. Und was wäre, wenn du sagst, pass auf, lieber Mann, wir lieben uns, ich bleib bei dir, das ist alles ganz toll, aber ich muss mir jetzt ab und zu mal so etwas holen und suchen. Da würde er sagen, ich mache alles, wir können Sexspielzeug, was du möchtest. Ne? Er wäre enttäuscht. Und das andere käme nicht in Frage. Würde er sich extrem aufregen vielleicht? Das ist auf seine aufregen nicht. Nee. Aber für ihn wäre das ein ganz klares Statement. Und er ist sonst auch sehr klar in seinen Aussagen, was er meint und wie er denkt. Und Das käme nicht in Frage, selbst käufliche Liebe nicht, wenn ich mir jetzt da so ein Gigolo mal bestelle. Ja. Welche Konsequenzen hätte das auf eure Beziehung, wenn du es ihm so, wenn du es ihm so wahrheitsgemäß sagen würdest? Ja, ich denke, dass er dann dem Alkohol nicht abgeneigt wäre und das hier ausartet in ja, Dauer schlechte, miese Laune oder so. Ich weiß nicht. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Zumal ja noch das Problem besteht, selbst wenn du dich dafür entscheiden würdest, es ist ja niemand greifbar. Du müsstest dann ja auch noch jemanden suchen, mit dem so eine von dir definierte Beziehung oder wenn man das überhaupt Beziehung nennen kann, stattfinden sollte. Also ich will dir sagen, ich bin in solchen Fällen auch wirklich zwiegespalten. Ich kann das so gut verstehen, wenn Menschen das hier in deinem Fall, dass du das so sagst und dass du das Bedürfnis hast. Und man sollte auch nicht im Leben päpstlicher sein als der Papst. Und wenn eine solche Sexaffäre ab und zu eurer Beziehung nicht schadet, vielleicht sogar eure Beziehung gut tut, weil du ein bisschen entspannter bist und du das ausleben kannst, hätte ich moralisch nicht die absoluten Bedenken in der speziellen Situation, es auch ihm zu verschweigen. Ich weiß, da kann man wirklich ganz anderer Meinung sein. Man kann auch der Meinung sein, Mensch, die soll sich zurücknehmen, ihr Mann ist krank, da muss die nicht an Sex denken, da kann sie mit sich selbst ein bisschen rumspielen und die Sache ist gut. Aber so einfach ist es ja nicht. Ja, man kann ja dem Gehirn jetzt nicht, das ist ja auch nicht immer und ich laufe ja auch nicht mit, oh, jeden würde ich jetzt anspringen oder so. Mhm. Es müsste ja auch, oder ich könnte ja auch in die Disco gehen und mir da einen irgendeinen x-beliebigen mit. Mhm. Es müsste ja auch schon, hat schon was mit Gefühl auch bei mir zu tun. Und wie gesagt, ich wüsste nicht, ob ich es dann wirklich tun würde. Ja, aber für mich wäre es schon dann auch völlig unverbindlich, natürlich auch von beiden Seiten. Mir ist auch das Risiko klar, wenn der andere sich dann tatsächlich verlieben würde, in was für einem Desaster das endet. Und momentan ist es so, mein Mann ist mein Mann, stopp, da lasse ich gar nichts drauf kommen und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Mhm. Nur Aber die Tendenz geht ja in die Richtung, dass du das mal doch mal ausprobieren möchtest. Richtig. Ja. Und es ihm dann nicht sagst. Na, das käme für mich auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Nee, da würde ich finde, da muss man erst durch seine Krankheit belastet und sonst. Absolut, sehe ich ganz genau. Also Michaela, ich sag's nochmal, ich finde das in speziellen Situationen und ich glaube, deine Situation ist so eine spezielle Situation, finde ich, kann man das machen. Aber man muss es sehr vorsichtig machen. Ja, und da muss man, wie du schon sagst, vorsichtig machen. Und da muss man natürlich auch das Gegenstück dann finden, was es mitmacht. Ne? Ja, das meine ich jetzt mit vorsichtig. Es muss für dich klar sein, wenn für dich klar ist, dass die Beziehung zu deinem Mann nicht gefährdet wird, nicht gestört wird. Es ist ein schwerkranker Mann, ihr seid sehr lange zusammen, das hat hohes Gewicht, eure Beziehung. Mhm. Wenn du dann mal irgendwann dich mal in der Beziehung mal ausleben möchtest, dann soll es denn so sein. Ja. Ich weiß, das kann man alles auch anders sehen. Aber wie gesagt, man muss auch mal fünfe gerade sein lassen in bestimmten Situationen. Naja, viele sagen ja und verpönen, fremdgehen und. Aber letztendlich tue ich es geistig schon. Aber du bist ständig dabei, ja. Ne, das sind einfach Gelüste. Das ist jetzt nicht, dass ich mir, was weiß ich, den Prinzenherz zauber oder so. Nee. Gut, Michaela, Hab dir so meine Einschätzung gesagt. Das musst du natürlich sowieso für dich entscheiden. Und vielleicht sagt uns der eine oder andere Zuhörer auch noch seine Meinung zu so einem Dilemma, in dem sich ja manche Menschen stecken. Ja, gibt es viele Paare. Sex wird ja auch überbewertet. Viele sagen, die haben so und so oft und so und so oft, was dann alles Quatsch ist. Und vielleicht, Michaela, man weiß es nicht. Wir belassen es mal so. Genau. Und vielleicht sagt uns der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer auch noch seine Meinung. Genau. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. So, liebe Leute, es geht weiter mit Eileen. Eileen ist 21. Guten Morgen, Eileen. Hallo, Domian. Hallo, Eileen. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin eine Transsexuelle aus Köln. Und ich wollte dir halt erzählen, dass ich halt so süchtig halt nach Schönheits-OPs bin. Halt, ich lasse halt gern meine Lippen spritzen und... Ach, nach Schönheits-OPs? Bist du süchtig? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Du bist süchtig nach Schönheits-OPs? Ja, ich finde das halt total schön. So, ich habe mir jetzt die Lippen 2-3 Mal wieder spritzen lassen und mal Kapa, die Wangenknochen aufspritzen lassen. Nur sind das ja noch keine OPs. ja, ich habe auch meine Brüste gemacht und ich möchte halt auch noch mein Po jetzt machen und ich möchte halt so viel an meinem Körper machen, obwohl ich schon einer Frau sehr ähnlich sehe. Aber mein Vorbild ist halt diese Janina. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die im Big Brother Haus war. Und ich würde halt super, super gerne so aussehen wie sie. Das ist aber nicht die arme Person, die gestorben ist. Nee, das ist die Cora, die andere, die jetzt auch auf RTL 2 immer läuft. Und ich würde so gerne aussehen wie sie. Das ist halt so mein Vorbild. So informiert. Wie viel Geld hast du denn schon in dich investiert? Ja, insgesamt mit Lippen und Titten fast 8.000 insgesamt. Hast du so viel Kohle? Verdienst du so viel? Ja, ich arbeite halt als Prostituierte, halt ein bisschen seriöser. Arbeite halt also nicht mit jedem, habe halt meine Werbungen und über das Internet und reise halt viel. Also ich bin jetzt hier nicht so eine, die auf dem Straßentrich oder im Laufhaus geht. Ja. Also ich verurteile die Frauen nicht, aber ich finde halt... Du sagst, du bist transsexuell? Wie weit ist das körperlich bei dir? Bist du komplett operiert? Also ich habe halt noch das männliche Geschlecht und halt vom Gesicht bis zur Brust, also mein Körper sieht halt schon fraulich aus, aber halt da ist halt noch nicht das, was eine Frau halt hat. Ja. Ich habe halt ein Genitalteil, was halt jeder Mann hat. Ich habe aber auch noch ein bisschen Angst, ob ich das komplett abschneiden soll oder nicht. Bis jetzt fühle ich mich halt noch wohl. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja im Alter. Was sind das eigentlich für Männer, die dich dann buchen? Sind das Schwule? Also eigentlich Heteromänner. Heteromänner. So, die Frauen Kinder haben oder halt auch, die das halt mal ausprobieren wollen aus Neugier. Manche probieren es aus, sagen, ach Eileen, das gefällt mir doch nicht. Und manche finden es geil und kommen dann halt öfter. Die sind daran interessiert, sowohl einen Busen zu sehen, anzufassen und gleichzeitig auch einen Penis. Ja, können wir so sagen, aber halt voll. Ist dein Penis noch voll funktionstüchtig? Ich frage es deshalb, weil ich weiß von vielen Transsexuellen, je mehr Hormone die nehmen und weiß ich was alles, also desto mehr entwickelt sich das zurück. Seit 4 Monaten passt erst Hormone, ich nehme noch nicht so lange. Ja. Und bis jetzt ist halt noch alles okay, also es funktioniert halt noch so zum Teil, aber ich habe halt da jetzt nicht so einen Spaß dran, ne, halt an dem männlichen Teil. Ja. Halt, es ist halt da, aber es stört mich jetzt auch nicht so. Also ist jetzt hast, halt du den, nicht so hast du den Spaß, wenn du mit deinem männlichen Geschlechtsteil Sex hast? Macht dir die? Es gibt Gäste schon und dann gibt es halt Gäste, wo ich einfach denke, ach, scheiße, da macht man es halt nur, weil er halt die Scheine auf den Tisch legt. Dann gibt es halt Gäste, da kommt, da denkst du, boah, warum zahlst du jetzt, dann sage ich auch selber, du hast das eigentlich gar nicht nötig, eine Prostituierte zu sagen, du kriegst doch so viel Frauen, aber es kommen ja auch hübsche Männer zur Prostituierte. Es gibt ja nicht nur hässliche Männer. Meine Frage war gewesen, ob du mit deinem Geschlechtsteil sexuell, auch wenn du das Geschlechtsteil nicht magst, aber sexuell Spaß schon hast. Manchmal. Selten. Gibt es auch Situationen, wo du die Männer mehr oder weniger betrügst und dein Geschlechtsteil wegdrückst und die denken, du bist eine komplette Frau? Wenn ich feiern gehe, schon. Weil da denke ich mir halt, da finde ich, da muss das nicht wissen. Aber ich habe halt bis jetzt toi noch keine schlimmen Erfahrungen gemacht. Gibt es tatsächlich Männer, die darauf reinfallen, dass sie deinen Penis nicht entdecken beim Sex? Ja, ich schlafe ja dann nicht mit denen, nur man lernt sich halt kennen und man redet halt dann. Ja. Und wenn es halt dann so weit kommen sollte... Bis jetzt habe ich dann immer gesagt, dann habe ich halt so vorsichtig angedeutet, ich sehe nicht so aus, wie ich eigentlich bin. Ich bin auch ein halber Mann noch. Und wie, ja, ich bin ja kein Mann. Nein, aber ich... Entschuldige, so meinte ich es nicht. Ja, wie reagieren die dann, wenn du sagst, ich bin nicht komplett eine Frau? Ja, manche gehen und manche finden es toll. Ne? Also, es gab auch schon Typen, die gesagt haben, du scheiß Transe und halt mich auch beleidigt haben als Hure und so und halt gesagt haben, ekelhaft und auch richtig ausgeflippt sind. Wenn ich dich auf der Straße, du lebst in Köln, wenn wir uns begegnen würden, würde ich, was meinst du, würde ich sehen, dass du transsexuell bist oder bist du schon so weiblich geworden? Es gibt Leute, die das erkennen natürlich, weil man dann halt was größer ist oder wenn man halt... Es gibt halt, ne, wenn man halt niest oder so, da erkennen das halt auch viele dran. Wenn man niest? Aber auch, ja halt, da kommt ja mal so ein bisschen das Männliche noch. Ja, das stimmt. Ja, aber sonst bis jetzt, also es gibt halt Leute, die erkennen das gar nicht und es gibt halt auch Leute, die das erkennen. Aber mich stört das nicht. Also ich bin jetzt schon so hart, dass ich auch dann einfach dran vorbeigehe, wenn Leute sagen, Haare dran sind. Ja, wobei, deswegen, in Köln bist du ja ganz gut aufgehoben diesbezüglich. Ich glaube, die Kölner sind da eher locker. Ja, also mir ist noch nie was passiert. Also toll, ja, ja. Toll, also so, zurückzukommen auf die Schönheitsbehandlungen. Mhm. Lippen aufspritzen, Gesichtsfelder aufspritzen, OPs, Po willst du dir machen lassen. Das ist natürlich so eine Sache. Bis zu einem gewissen Grad kann ich das natürlich auch verstehen, gerade in deiner Situation. Aber es besteht ja die Gefahr, und da gibt es ja viele, viele Beispiele, dass man da in eine Sucht hineinkommt und irgendwann völlig absurd aussieht. Also ich denke, also mit meinen Brüsten ist noch alles okay, aber Lippen habe ich jetzt in den letzten paar Monaten schon fast 3-4 Mal aufgespritzt, und es ist mir immer noch zu klein, und ich habe schon Knüppelchen. Also das ist und wahrscheinlich, normal. Wenn ich jetzt vor dir sitzen würde, würde ich sagen, Mädchen, hör auf, die Lippen sind absolut okay, die brauchst du dir ja 2 Jahre nicht mehr spritzen zu lassen. Das sagen viele, aber ich sage dann einfach, zum Beispiel, dass ich mein schöner Satz ist halt direkt in der Stadt, und dann war ich halt mal bei so einem anderen, und der wollte mich nicht spritzen, der hat gesagt, deine Lippe kann sich entzündern, wenn nicht, die Knüppelchen müssen sich erstmal mehr verteilen, weil das, ich habe ja richtig Hyaluron in den Lippen. Ja, Hyaluron und, ist so eine Säure, ne, irgendwie so eine körpereigene Säure. Ja, die Lippen halt, und ich habe das ja richtig dick und so, und da sagen halt auch viele zu mir, das soll erstmal abheilen, dass ich dann halt, aber ich möchte halt immer und immer und immer wieder, weil ich mir einfach denke, mein Idol ist ja so auszusehen wie diese Janina. Ja, und die hat richtig geile Lippen. Die ich jetzt leider nicht sehe. Ich finde auch Dolly Buster finde ich auch total hübsch, also ihre Lippen. Ja, aber wenn oder du, Shea, ist auch hübsch. Genau, aber wenn du von dir aus schon sagst, dass ich bin da schon in einem Suchtbereich drin, dann musst du dich abbremsen, deiner eigenen Gesundheit wegen. Ja, aber ich finde, große Lippen machen auch geil und sexy und faulig. Ja, aber irgendwann muss man doch eine Grenze ziehen. Allein wegen der Gesundheit, und zum anderen sieht man wirklich bescheuert aus, muss ich dir sagen. Also manche Frauen, die so aufgespritzt sind, die man von Prominenten, wenn man die sieht, oder auch im Pornobereich, es sieht doch furchtbar aus, finde ich. Ich finde es schrecklich. Also ich finde es ganz schön. Ja, aber bis zu einem gewissen Grad. Ich wollte ja auch dich um einen Tipp fragen, wie ich das halt, dass ich halt nicht so oft daran denken muss, dass ich nicht sagen muss, jetzt gehe ich vom Spiegel und die Lippen sind so klein. Indem du dich da selbst ein bisschen zurückbremst, das tust du ja nicht. Du bist ja wirklich wie verrückt da drauf. Ich glaube, das schafft man nur, indem man sich immer wieder vor Augen führt. Es ist gefährlich, es ist gesundheitlich gefährlich. Es sieht irgendwann auch wirklich absurd aus, obwohl man es gar nicht mehr selbst sieht. Nur so kann man sich wegbremsen, indem man sich auferlegt, ich gehe jetzt einmal im Jahr zum Lippen aufspritzen oder ich weiß nicht, wie viel mal sinnvoll ist. Ich weiß nicht, wie schnell sich das wieder abbaut, das Zeug. Ja, eigentlich, der Arzt sagt, alle 2 Jahre reichen 1 bis 2 Spritzen. Wenn ein kosmetischer Chirurg, die haben ja in der Regel einen guten Blick für Menschen, wenn die dir schon sagen, alle 2 Jahre reicht aus, dann würde ich an deiner Stelle, aber wenn du es gerne heftiger haben willst, maximal einmal im Jahr gehen. So kannst du dich in den Griff, so kannst du dich einfach beherrschen. Sonst beherrscht dich dieser Wahn, der Wahn beherrscht dich und nicht du den Wahn. Du musst einfach ein Auge auf dich haben, und wenn du von solchen Ärzten dir auch Geld, die wollen ja auch Geld verdienen. Und wenn die schon sagen, sie sollen, kommen sie nur alle 2 Jahre, ist das ja schon eine Aussage. Einmal. Also mein Arzt macht das halt bei mir. Weil du siehst. Aber ich muss halt mehr, also ich muss halt, ich muss halt einen Text selber aufsetzen, dass ich das möchte. Es gibt halt nicht mehr, sonst muss man halt vom Arzt das unterschreiben. Aber er nimmt keine Verantwortung, falls meine Lippe sich entzündet oder reißt. Das muss ich auch alles persönlich ihm schreiben. Und das allein wäre für mich so eine Warnung, es sein zu lassen. Der Mann weiß ja, was er da tut. Es ist schon verantwortungslos, dass er es überhaupt noch tut. Er müsste eigentlich sagen, raus, junge Frau, ich mach's nicht. Aber wenn du schon... Er macht's halt bei mir, weil ich ihn halt drum bete und weil ich wirklich sage, bitte, die letzte Spritze. Ja. So, jetzt bittest du nicht mehr. Jetzt lässt es sein. 2 Jahre keine Lippenspritzen. Das musst du dir jetzt als Training vornehmen. Und du siehst danach genauso toll aus, wie du dir das wünschst. Ich sag's dir. Okay. Ich bin sicher, ich bin ganz sicher. Ich würde wahrscheinlich weglaufen, wenn ich dich jetzt sehen würde. Also bis jetzt läuft keiner weg, das sind alle schön, aber, also die sagen halt, ne, das sind halt meine Kunden, so natürlich, die kommen ja zu mir, weil sie das halt geil finden. Wenn du krank bist, wenn du tot bist, oder wenn du schwer krank bist, kümmert sich kein Schwein mehr um dich. Dann liegst du irgendwo krank im Haus und niemand kommt. Hab deine Gesundheit und dein Leben auch vor Augen. Es ist schon alles schwer genug für dich, das ist mir schon klar. Das Leben ist schwer genug für dich. Mach es dir nicht durch so etwas noch mehr kaputt und noch schwerer. Ja? Okay. So, meine Liebe. Wenn du mich auf der Straße mal siehst, sprich mich an, dann reden wir miteinander. Ja, mach ich. Okay, Domian. Alles schönen Gute. Abend dir. Ja. Gerne, dir auch. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.35 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne das Thema diese Woche sagen. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Schockmomente. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Dramatisches erlebt oder erfahren haben. Also vielleicht wart ihr mal Opfer eines Verbrechens oder ihr hattet einen schweren Unfall oder vielleicht hat man euch eine schlimme Nachricht mitgeteilt und das war ein Schockmoment. Vielleicht war es auch ein Schockmoment, dass ihr euren Partner oder eure Partnerin mit jemand anderem direkt im Bett erwischt habt. Also Schockmomente. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über eure Schockmomente im Leben, eigentlich haben wir ja alle sowas schon mal erlebt, was man nicht mehr vergisst, was sich wirklich eingebrannt hat ins Gedächtnis und was man ein Leben lang nicht mehr losbekommt. Also wenn ihr gerne mit mir über eure Schockmomente reden wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung an oder natürlich auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute am Montag. Und ich freue mich, begrüßen zu können den Patrick, der ist 31. Guten Morgen, Patrick. Hallo. Hallo, Patrick. Was ist dein Thema? Ja, ich habe angerufen, weil ich bin in meine beste oder eine sehr gute Freundin verliebt seit 1-2 Monaten. Und wir kennen uns seit 3 Jahren. Ja. Platonisch, ja. Alles bisher? Bisher alles rein platonisch. Mhm. Und bist du denn an sich solo? Ja. Mhm. Und sie auch? Sie auch, ja. Das ist ja schon mal günstig. Ja, immerhin. Immerhin, ja genau. Wie kam das? Ihr kennt euch ja schon eine ganze Weile. Wieso verliebt man sich dann plötzlich in jemanden? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Also, gab es irgendein Ereignis oder eine Geste von ihr, ein besonderes Lachen oder irgendwas, wo du dachtest, also, wie süß? Es hat irgendwie zugenommen, oder über den Winter haben wir eingeführt, weil wir nicht weit voneinander weg wohnen, dass wir einmal die Woche zusammen kochen. Mhm. Dann haben wir irgendwie auch so einfach viel miteinander unternommen. Mhm. Und irgendwie ist durch diese... Mhm. Da lernt man jemanden besser kennen. Und ja, und irgendwie ist sie einfach toll. Ne? Glaubst du denn, dass sie Ähnliches jetzt auch so empfindet? Na, ich kann ihre Signale nicht so richtig deuten. Gibt es irgendwelche Signale überhaupt von ihr? Na, also es ist nicht nur immer, also wenn wir uns treffen, kommt es nicht immer nur von meiner Seite. Sie ruft mich schon auch an. Gut, das heißt nichts. Hm? Das heißt nichts. Nee, natürlich. Ja. Aber gibt es leichte Berührungen oder vorsichtige erotische Geschichten? Es ist selten. Mhm. Also wenn ihr euch seht, dann Küsschen rechts, Küsschen links, sowas. Aber, nee, ich gebe ja manchmal so zum Abschied ein Küsschen auf die Wange. Ja, na gut, das macht man auch so. Hm? Das macht man auch so, das gebe ich meinem besten Freund auch. Ja, das hat klar. Nichts zu sagen, ja. Aber da kommt von ihr einfach nicht so viel und deswegen aber, bin ich noch mehr im Zwiespalt. Ja, klar, da muss man vorsichtig sein. Wenn man aber beste Freunde ist oder fast beste Freunde, redet man doch auch über Liebe und Verliebtsein und so. Ja. War das Thema, also nicht über euch beide, sondern überhaupt? Ja, das war Thema und zwar, also ich hatte letztes Jahr für ein halbes Jahr eine Freundin, mhm. Wo ich dann aber gemerkt habe, dass das, also wenn ich mir irgendwie eine Beziehung gewünscht habe, ich habe aber dann gemerkt, dass das einfach nicht passt. Mhm. Habe ich das wieder beendet. Und hast du mit ihr über diese Geschichten gesprochen? Auch, ja. Wie hat sie da reagiert? Ich glaube, sie war ein bisschen geschockt, glaube ich. Dass da eine Frau war oder dass du dich getrennt hast? Dass ich mich ich habe mich da relativ plötzlich getrennt. Weiß man wieder nicht, ob das wirklich so war, ob du das nicht nur gerne gesehen hättest, dass sie geschockt ist. Ja. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Und was erzählt sie? Und sie erzählt, so? Das ist nämlich auch was mich zum Grübeln bringt. Sie hatte irgendwie so eine Geschichte mit einem Freund, der auch wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise sich nach einer längeren Bekanntschaft mit ihr sich in sie verliebt hatte. Mhm. Und sie hatte das dann wieder beendet, weil, oder sie hat irgendwas gesagt, sie könnte nicht das sein, was er in ihr sieht. Also sie hat gerade irgendwie keinen Nerv für so eine Beziehung. Wie lange ist sie denn schon solo? Seit ich sie kenne, auf jeden Fall. Also seit ich sie kenne, hat sie immer wieder solche Geschichten. Von der sie immer auch schon wieder. Ganz schön lange, ne? Wenn man ganz schön lange, ja. Und bei dir, wie lange liegt deine, also die ausgenommen die Beziehung, von der du gerade erzählt hast? Davor war ich relativ lange solo, da war ich bestimmt sicher 2 Jahre. Sagt man sich dann nicht so, ach, ich hatte mal wieder Lust, mich so richtig zu verlieben? Ja, natürlich. Also nee, sagt man nicht. Also ich sage das zu mir, aber ich sage es nicht zu ihr. Ja, so meine ich, du sagst es nicht zu ihr. Und sie sagt so etwas auch nicht zu dir. Nee, also sie, doch, Moment, letztes Wochenende waren wir irgendwie aus. Mhm. Und da saß sie dann irgendwann, also saßen wir an der Bar. Und neben, also ich saß neben ihr und neben auf der anderen Seite saß ein anderer Mann. Und sie hat zu mir gesagt, ich glaube, ich nehme ihn mit nach Hause. Mhm. Das, gesagt, das war ein Stich für dich ins Herz, sicherlich, oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe dann nur gesagt, also meiner Meinung nach ist das ein Volltrottel. Natürlich. Würde ich nicht machen. Natürlich, ein völliger Idiot. Aber dann bin ich auch ziemlich schnell abgezahlt, bin gegangen, weil ich dann nicht das mit angucken wollte, falls es doch passiert. Ist es denn passiert? Nee, sie hat mich am nächsten Morgen angerufen und wollte eine Sonnenbrille kaufen und dann nochmal getroffen. Also ihr sitzt ja nicht zusammen in der Disco und ihr beiden beratschlagt für sie einen geilen Typen. Nein. Das nicht, das geht niemals. Nee, also sie fragt in letzter Zeit immer öfter, was so los ist bei mir mit Frauen. Und aber ich denke eher, um so abzuchecken. Mhm. Ist es denn umgekehrt, dass sie in der Disco sagt, Mensch, guck mal, gefällt dir die? Das wäre doch was. Das hat sie 1-2 Mal gemacht, aber das ist auch schon lange her. Also, aber da war es bei mir auch. Hast du denn eine Vermutung, ob sie das vielleicht ahnt, was gerade in dir vorgeht? Naja, ich habe eine Mix-CD zusammengestellt und habe die heute vorbeigebracht. Mhm. Und was sie jetzt daraus macht, weiß ich nicht. Also alles romantische Lieder? Also jetzt nicht so plump. Nee, ist mir schon klar. Die sind irgendwie versteckt in der Mixer. Ja, so. Ja, verstehe. Ja. Aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es muss jetzt irgendwie raus, weil ich irgendwie jetzt... Das Gefühl habe ich auch. Aber es ist halt eben, ich will es nicht so auf die ernsthafte Tour machen und sagen, hör mal zu, wir müssen reden, sondern ich will irgendwie rauskriegen, was... wie sie reagieren. Ja, geh einen Schritt weiter. Fordere sie heraus. Ja. Das muss nicht so plump sein, indem du dich da mit ihr zusammensetzt und wie du es gerade gesagt hast, wir müssen ja so ernst. Das ist Quatsch. Ja. Leg mal einen Gang zu, schalt einen Gang höher, mach es ruhig witzig und fordere sie heraus. Und da wirst du schon sehen, ob sie das Spiel mitmacht. Was meinst du mit fordere sie raus? Also naja, wenn du jetzt ein bisschen mehr an sie rangehst und vielleicht auch mal die ein oder andere kleine Körperlichkeit, eine Umarmung oder so, vielleicht mal ein bisschen, einen Tick mehr machst als normal. Ja. Und vielleicht noch forcierter vorschlägst, dass ihr euch treffen sollt oder was ihr gemeinsam miteinander macht, dann wirst du ja sehen, wie sie reagiert. Macht sie es mit? Ist das ein ganz gutes Zeichen? Heißt aber auch noch nichts, weiß man noch nicht. Ja. Aber dann bist du schon mal einen kleinen Schritt weiter. Und so würde ich mich daran tasten. Und wenn es dann irgendwie immer noch verschwommen ist, dann sag's halt in deiner dir charmanten Art oder wie immer du es auch machen wirst. Ja, also lege ich mir irgendwie die Karten, weil ich eben nicht weiß, ob ich das so rein verbal irgendwie anstellen soll oder einfach durch so ein bisschen forciertere Bewegungen oder Berührungen. Ja, ich würde, wie gesagt, ich würde es erstmal so machen, aber nicht plump natürlich. Ja, ja, klar. Und wenn es dann nicht so richtig funktioniert, dann kann man es immer noch verbal machen. Ja. Ich glaube wirklich, so wie du mir jetzt scheinst, du musst das machen. Ja. Weil sonst wirst du da verrückt bei. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und wenn du da jetzt einen Korb kriegst, dann kriegst du halt einen Korb, dann musst du deine Wunden lecken und dann auf zu neuen Ufern. Ja, also es du willst halt ja nicht einfach diese Freundschaft auf dem Spiel. Und ich habe irgendwie. Ja, aber dir geht es im Moment nicht mehr um die Freundschaft. Du willst sie als Frau haben. Stimmt. So. Und wenn du das einmal jetzt im Kopf hast, dann kriegst du das wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Ja. Ja, Patrick, so musst du es machen. Alles klar. Gutes Gelingen. Viel Glück. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ja, mach's gut. Ciao. Ciao. Hier ist Janine. 20 Jahre. Guten Morgen, Janine. Guten Morgen, Lumian. Janine, hallo. Dürfte ich erstmal was zu Michaela sagen? Ja, auf jeden Fall, gerne. Ich würde ihr vielleicht raten, dass sie das offene Gespräch mit ihrem Mann mal sucht, weil es muss einen Grund geben, dass der Mann das so vehement abstreitet, dass sie, sag ich mal, sich die sexuelle Befriedigung bei wem anders sucht, wenn er so schwer krank ist. Mhm. Wenn er das seit 3 Jahren nicht mehr zulassen kann oder das wegen der Krankheit ist, dann scheint dann massiver Grund hinter zu stecken. Vielleicht hat er einfach Angst, sie zu verlieren. Wahrscheinlich. Ich würde ihr wirklich raten, dass sie versucht, offen mit ihm zu reden. Vielleicht so anfängt von wegen, Schatz, ich möchte dich mal etwas fragen. Mhm. Warum bist du da so gegen das... Mhm. Ja. Das Schlimme ist nur, wenn er dann weiter dagegen bleibt, was ja durchaus sein kann, was macht sie dann? Dann würde ich versuchen, bis ihn darauf zu stochern, warum er weiterhin darauf plädiert, aber ihr keine Erklärung gibt. Weil wenn er ihr jetzt sowas sagen würde wie, nein, ich möchte das nicht, dann braucht sie einen Grund. Weil wenn er sowas sagt wie, ich habe Angst, dich zu verlieren, könnte sie ihm die Angst nehmen. Er kann ja vielleicht auch ganz einfach nur eifersüchtig sein. Das ist sehr schwer, jemandem die Eifersucht zu nehmen, gerade bei so einer heiklen Angelegenheit. Aber das müssen wir gar nicht diskutieren. Das war ein Tipp von dir, das finde ich sehr nett von dir. Ich hatte ja auch vorhin gefragt, was ihr so denkt. Vielleicht hat Michael jetzt noch zugehört oder ist noch dabei und denkt über deinen Tipp nach. Ja, ich würde es mir wünschen für sie. Janine, aber du hast wegen was anderem angerufen. Ja, ich habe angerufen wegen meiner Mutter, weil ich da seit Jahren ein Problem mit ihr habe und vielleicht einen guten Rat gebrauchen könnte. Was sind das für Probleme, die du mit deiner Mutter hast? Ja, also seit Jahren macht sie mich so gesehen psychisch fertig, weil ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Sie hat mir erzählt, wie es in ihrer Schwangerschaft war. Sie hat durch die Schwangerschaft halt ihren Job verloren. Mhm. Da wurde sie gekündigt. Was für ein Job war das? Das war eine Firma namens Permaclean. Was genau sie da gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, den Firmennamen wollte ich jetzt gar nicht wissen, aber irgendwas in einer Firma. Ja, irgendwas in einer Firma. Okay. Und sie wurde halt von meinem Vater damals geschlagen in der Schwangerschaft. Mhm. Und dann auch schließlich verlassen, weil er wollte nie ein Kind anscheinend, ich weiß es nicht. Mhm. Und als ich dann auf die Welt kam, dann hat sie mir sehr früh schon den Vorwurf gemacht, ich hätte ihr Leben zerstört. Mhm. Und das hat halt die ganzen Jahre weiter so gegangen. Sie hat mir nie geglaubt, wenn ich ihr erzählt habe, was passiert ist, weil meine Kindheit war auch nicht die schönste. Ich wurde von einigen Leuten bedroht und das hat sie mir nicht geglaubt. Mhm. Als ich dann mal heulend zu ihr angekommen bin, Mama, ich wurde mit einem Messer bedroht, was kann ich tun? Damals war ich in der 4. Klasse, da hat sie ihr Weinglas genommen, hat getrunken und hat gemeint, das geht schon vorbei, mach dir keine Sorgen. Du bist von anderen Kindern oder Jugendlichen bedroht worden damals? Ja. Ja. Und ist sie Alkoholikerin, deine Mutter? Ich glaube, sie war eine. Ja. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr, denn ich bin letztes Jahr Dezember einfach ausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Wie alt warst du, als sie dir zum ersten Mal, soweit du dich erinnern kannst, irgendwie so zu verstehen gegeben hat, dass du ihr Leben zerstört hast? Da war ich 8. Das ist natürlich schlimm für ein Kind, wenn die Mutter das sagt. Ja, das hat sie jahrelang weiter so gemacht. Ich habe öfters das Gespräch mit ihr gesucht, das hat sie nicht wirklich interessiert. Als ich 13 war, da hatte ich ziemliche Probleme und wollte mich ziemlich oft umbringen. Irgendwann bin ich dann zu ihr gegangen und habe sie angefleht, mir zuzuhören und mir zu glauben. Sie hat mit der Hand beinahe ausgeholt, ist dann wütend abgerauscht, weil sie mich beinahe geschlagen hätte und hat mich allein gelassen. Mhm. Gab es dann irgendwann in diesen Jahren der Kindheit, der Jugend auch mal zärtliche Momente zwischen dir und deiner Mutter, herzliche Momente, schöne Momente? So grausam wie es ist, leider kaum. Auch nicht zu deinem Geburtstag, Weihnachten, sowas? Nicht wirklich. Du bist das einzige Kind deiner Mutter? Was? Du bist das einzige Kind deiner Mutter? Ja, Einzelkind. Hm. Nach mir ist ihre Gebärmutter kaputt gegangen. Mhm. kann keine Kinder mehr bekommen. Gab es denn im Laufe der Jahre dann einen neuen Partner, der zu euch kam? Mehrere. Ja, mehrere. Also sie hatte jemanden, da hat sie mir erzählt, dass das ihre große Liebe sei. Für den wollte sie auch nach Österreich ziehen und später hat sie mir den Vorwurf gemacht, wegen dir konnte ich nicht mit ihm zusammen sein. Aber er hat eine Frau und zwei Kinder. Diese Frau hat auch noch MS, also er könnte sie gar nicht verlassen, weil sie aufgrund des Stresses dann sterben würde. Das will er den Kindern nicht antun. Und ja, hat mir dann den Vorwurf gemacht, ja, wärst du nicht, wäre ich da hingezogen und dann wären wir glücklich. Jetzt bist du vor einem Jahr, sagst du, also weggezogen von deiner Mutter. Ja, vor 6, 7 Monaten. Ja. Wie ist das Verhältnis jetzt? Wie sieht der Kontakt aus? Gerade noch schlimmer als vorher. Ja? An sich war es am Anfang besser, weil, naja, sie hat anscheinend eingesehen, dachte ich, dass sie vieles falsch gemacht hat. Aber ich habe das Gespräch am letzten Tag noch bei ihr gesucht, aber mittlerweile macht sie mir Vorwürfe, dass ich einfach so ausgezogen bin, obwohl sie wusste, wann ich ausziehe. Mhm. Sie wirft mir vor, ich würde sie hassen, abgrundtief hassen und soll ihr erklären, warum ich sie denn hasse. Und ich habe ihr nie gesagt, dass ich sie hasse. Ich habe immer gesagt, dass ich sie liebe. Und ich hatte immer gehofft, dass sie mir auch mal sagt, ich liebe dich oder ich hab dich lieb. Das kam nie. Und dann in dieser Zeit, wo ich jetzt mit meiner besten Freundin zusammen wohne, hat sie es einmal von sich aus so gesagt, ich hab dich lieb. Und dann auf einmal kommen E-Mails, wo ich mir denke, Mama, ich habe dich gebraucht, das habe ich dir gesagt und du fällst mir so in den Rücken, weil ich brauchte Hilfe mit dem Amt, brauche ich eigentlich immer noch, aber nachdem sie mir geschrieben hat, von wegen, ja, wenn du Hilfe brauchst, sag mir, wie ich dir helfen kann und ansonsten, ja, ist egal, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja. Hat sie dich in der neuen Wohnung, wo du wohnst, mal besucht? Nein, sie hat zwar meine Sachen, die übrig geblieben waren, weil ich halt von meiner besten Freundin dem Bruder der Schwester abgeholt wurde und nicht alles mitnehmen konnte, hat sie zwar am selben Tag oder am nächsten Tag vorbeigebracht, aber besucht hat sie mich noch nie. Das heißt, ihr wohnt nach wie vor in derselben Stadt? Wir wohnen nicht in derselben Stadt, wir wohnen 400 Kilometer auseinander. Ach so, gut, dann verkompliziert sich das ja mit dem Besuchen und gegenseitig einfach mal vorbeikommen, das geht ja nicht. Ja schon, aber meine Mutter hat mir mal gesagt, sie würde alles für mich tun, aber davon merke ich gar nichts. Das war der, also es gibt so kleine Momente, wo sie wirklich mal eine gute Mutter war, aber ich frage mich einfach, wo diese gute Mutter ist, vor allem jetzt der Zeit. Ich könnte wirklich ihre Unterstützung gebrauchen und sie fällt mir derart so in den Rücken. Aber das Ganze, was du jetzt geschildert hast, ist ja schon äußerst traurig und lässt ja schließen auf ein großes Problem, das deine Mutter hat. Ein großes Lebensproblem. Wenn sie so etwas sagt, dass du ihr das Leben, also dass die eigene Tochter das Leben zerstört hat. Das heißt, deine Mutter hat ein elementares Problem, trägt sie mit sich herum, seit 20 Jahren schon. Und du musst es leider ausbaden. Das heißt, dir hat sie das angetan. Offensichtlich hat sie in all diesen Jahren nie mal professionelle Hilfe gesucht, bei jemandem, um sich mal auf eine klare Linie zu bringen. Und jetzt stehst du da mit den Verletzungen und den Narben und weißt gar nicht, was du tun sollst. Was ich gut verstehen kann. Und was sehr traurig ist. Ja, vor allem, ich versuche ja sogar das Beste, weil ich liebe sie. Leider Gottes liebe ich sie wirklich. Nur glaube ich, dass deine Möglichkeiten äußerst begrenzt sind, da noch irgendetwas zu machen. Du wirst nicht auf sie einwirken können. Das hast du wahrscheinlich 100.000 Mal in deinem Leben schon versucht. Ich glaube, was du jetzt machen musst, ist dass du, ich glaube, auch mit professioneller Hilfe dich auch abgrenzen musst zu deiner Mutter und sehen musst, was das mit dir gemacht hat und dass du in einer gewissen Weise stabilisiert wirst nach dem, was sie dir angetan hat. Also eigentlich musst du dich zurückziehen und musst dich um dich kümmern mit einer professionellen Hilfe. Ich glaube nicht, dass irgendwas passiert, indem du auf deine Mutter weiter einwirkst. Wahrscheinlich wirst du immer und immer und immer wieder gegen die Wand laufen. Und immer wieder tut es weh und immer wieder blutet es. Ja, aber ich kann mich doch nicht von ihr abgrenzen. In gewisser Weise wirst du es wahrscheinlich müssen, aber das ist eben dann ein Prozess, der in einer Therapie stattfindet. Du musst einfach lernen, das kann man gar nicht alleine, mit einem Fachmann zusammen, damit klarzukommen, was dir deine Mutter angetan hat. gehen, selbst mit professioneller Hilfe. Man liebt doch seine Mutter. Ja, die Liebe muss man auch nicht verlieren. Janine, ich habe heute auch eine sehr tolle Psychologin, die gerade in diesem Bereich sehr intensiv arbeitet, das ist die Anna. Die wird dir das jetzt mal erklären, wie das abläuft und wie du es am besten machen solltest. Ich möchte sehr gerne, dass du mit Anna sprichst. Das ist wirklich eine Fachfrau und der kannst du vertrauen, was sie dir so sagt und was sie dir erklärt. Okay. Dann machen wir das so, liebe Janine. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Anna zurückgerufen. Und alles weitere im Hintergrund und ganz in Ruhe, okay? Dann danke ich dir trotzdem erstmal fürs Zuhören. Ja, sehr gerne. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Klaus. Klaus ist 54. Hallo Klaus. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen Klaus. Um was geht's? Wie geht's dir? Nicht so ganz gut wegen meiner Stimme, aber ich glaube, es hat doch gut funktioniert das während der Sendung. Alles Gute dann. Dankeschön. Klaus, um was geht's bei dir? Das war vorhin mit der Frau, wo der Mann diesen Herzinfarkt hatte. Genau, die Michaela. Und die seit drei Jahren keinen Sex mehr hat. Mhm. Ganz genau. Ich hatte sowas Ähnliches. Also ich kenne jemand, oder beziehungsweise war das mal meine Ehefrau. Da war genau das Gleiche. Da war der Mann, hatte auch einen Herzinfarkt. Moment, bei deiner Ehefrau? Nee, bei einer. Ja, das war vorher. Der Mann hatte vorher einen Herzinfarkt. Und ich habe die dann kennengelernt. Ach so, der Vorgänger dann, von dir quasi. Ja, genau. Dann hat sie sich von ihm scheiden lassen. Mhm. Ich habe mich scheiden lassen. Ich war 24 Jahre verheiratet. Mhm. Und habe mich also scheiden lassen, meine ganze Familie verlassen wegen ihr. Mhm. Und sie hat sich scheiden lassen von diesem Mann, weil sie mich kennengelernt hat. Mhm. Und im Endergebnis ist das total in die Hose gegangen, weil sie dann weiterhin an ihre Familie gegangen hat. Deswegen kann ich nur raten, der Frau, die das vorhin gesagt hat, total die Finger davon lassen, bei ihrem Mann bleiben und denen an der Seite stehen. Auch sexuell hat da gar nichts mit zu tun. Also, das ist totaler Blödsinn. Also du meinst, dass sie dann auf ihre sexuellen Sehnsüchte verzichten sollte? Sollte sie, auf jeden Fall, weil das bringt nichts. Man geht in irgendwas rein und versucht das irgendwie gut zu machen mit irgendeiner Sache. Mhm. Und wenn man dann jemanden kennenlernt und so wie es bei mir war, bringt man denjenigen auch noch in totale Schwierigkeiten und verzwickt sich in irgendwelchen Sachen und im Endergebnis geht es doch wieder dann zurück, da wo es vorher war, weil man sich dann auch dann die Gedanken macht. Und wie ist das dann endgültig geendet zwischen euch beiden? Wir waren dann 3,5 Jahre zusammen, haben nach 3 Jahren geheiratet und waren dann ein halbes Jahr verheiratet und dann war die Scheidung. Ah, und ist sie wieder zurück zu ihrem kranken Mann gegangen? Ja, sie ist wieder dann komplett dahin zurückgegangen, wo ich herkomme. Also wir kommen aus Besel. Ja, ist sie zurückgegangen, vielleicht auch wegen eines schlechten Gewissens, ihrem kranken Mann? Ja, von der ganzen Familie her, von den Kindern her. Mhm. Und das wurde dann komplett blockiert, weil ich nicht zu denen ihr gepasst habe, wie es wollten. Und es wurde dann komplett geblockt. Und also das ist natürlich auch ein Aspekt, den ich interessant finde und freue mich, dass du den formuliert hast. Natürlich kann man keinen individuellen Fall beziehen auf einen anderen Fall. Jeder Fall ist anders, jeder Mensch ist anders, jede Konstellation ist anders. Aber ich habe ja nach euren Meinungen und euren Erfahrungen gefragt und du hast diese Erfahrung gemacht und das ist deine Meinung dazu. Ja, man sollte das besser abwiegen, ist in Ordnung. Das stimmt ja auch, was du jetzt sagst. Ja. Aber es ist sehr, sehr groß, weil man macht auch andere Menschen damit kaputt. Ja. Mich hat man damit kaputt gemacht, komplett kaputt gemacht. Ja. Gut, Klaus, ich muss jetzt leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist, aber du hast dein Statement, deine Meinung gesagt. Das finde ich sehr gut und danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja, und dir alles Gute. Ne? Dankeschön, Klaus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Und morgen sind wir um 1.15 Uhr im Fernsehen, im Radio. Fangen wir bei 1 Live allerdings pünktlich an. Morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.